Kundgabe 5485, empfangen durch Bertha Dudde am 13.09.1952. Irdische Not oft Offenbarung der Liebe Gottes. Meine Liebe zu euch ist grenzenlos, und doch glaubet ihr oft, Anlass zu haben, dieses zu bezweifeln. Ihr fühlet euch oft von mir verlassen. Irdische Not tritt übermächtig an euch heran, und ihr wisset euch keinen Ausweg. Doch dann bin ich nur scheinbar von euch zurückgetreten, um von euch gesucht zu werden, weil ich euch immer wieder von Neuem meine Liebe offenbaren will, indem ich euch helfe. Denn niemals ist die Not so groß, dass ich sie nicht beheben könnte. Ich will euch meine Liebe offenbaren, weil ich eure Gegenliebe gewinnen will. Euer Glaube an mich und meine Macht, eure Ehrfurcht vor mir und euer Gehorsam sind nichts ohne eure Liebe. Denn diese allein lässt mich meine Kinder finden. Und wo Liebe ist, ist auch Glaube und Ehrfurcht und Gehorsam. Die Liebe aber ist das Gewaltigste, weil sie allein beglückt. Was tue ich nicht alles, um eure Liebe zu gewinnen? Doch so ich euch das schönste Erdenleben bereitete, so ich euch auch alles geben würde, was euch auf Erden beglückt, so würde dies nur eure Liebe zur Welt erhöhen, nicht aber zu mir, den ihr nicht sehet, weil eure Augen zur Welt gerichtet sind. Darum muss ich mich oft zurückziehen von euch, wenn auch nur scheinbar. Ich muss euch in weltliche Verlassenheit geraten lassen, in einen Zustand der Not und des Leides. Ihr müsstet eure eigene Ohnmacht erkennen und auch die Lieblosigkeit eurer Mitmenschen, um dann mich zu suchen, nach mir zu rufen und dann auch meine große Liebe zu euch zu erkennen, so ich euch aus eurer Not befreit habe. Dann erwacht auch in euch die Liebe und sie wird immer stärker, weil ihr in mir euren treuesten Freund und Bruder erkennet, den Helfer aus aller Not, den Vater, der seine Kinder innig liebt. Meiner Liebe werdet ihr nicht auf ewig widerstehen können, doch eure Gegenliebe kann ich nicht erzwingen. Darum werbe ich um sie mit aller Geduld, ohne jemals in meiner Liebe nachzulassen, die euch doch erschaffen hat. Und jeder liebevolle Gedanke von euch erhöht meine Liebe, weil er ein sicheres Zeichen ist dafür, dass ich euch bald gewonnen habe, für ewig. Darum wisset, dass ihr niemals verlassen seid, wenn ihr irdisch euch in Not befindet. Wisset, dass ich sofort zu euch trete, die ihr nach mir rufet. Wisset, dass ich dann nur eure Liebe entfachen will, dass ich mich nach eurem Ruf, nach eurer Liebe sehne, wie ein Vater, der sein Kind in die Arme schließen will, um es mit seiner Liebe beglücken zu können. Doch die Liebe will nicht einseitig sein, Gegenliebe erst beglückt, und diese will ich von euch empfangen. Ich verlange immer nach euch, doch ihr müsset zuweilen in Notlagen geraten, denn ihr steht mitten in der Welt, und euer Verlangen ist noch sehr geteilt. Es richtet sich oft den irdischen Dingen zu. Und dann greife ich mitunter zu Mitteln, die euch wieder mir zukehren sollen, um dann mit meiner Liebe wieder hervorzutreten, um euch wieder meine Liebe so zu erweisen, dass auch ihr in Liebe zu mir entflammt, dass ihr mein werdet und bleibet auf ewig. Amen.